Eines steht fest: Barack Obamas Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar. Obamas Großonkel, der heute 84-jährige Charlie Payne, gehörte zu jener US-Einheit, die am 5. April 1945 in einem Außenposten des Lagers eintraf, dem Zwangsarbeitslager Ohrdruf. Der Rundgang in Begleitung des Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel und von Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen ist der eigentliche Anlass für Obamas Besuch in Deutschland. Nach seiner Ankunft am Dresdner Flughafen gegen 21 Uhr wird Obama morgen Vormittag allerdings zunächst politische Gespräche mit der Bundeskanzlerin führen. Im grünen Gewölbe stehen die weltpolitischen Probleme auf der Agenda, die Lage in Afghanistan und Pakistan, der Atomstreit mit dem Iran und Nordkorea, das Verhältnis zu Russland, die Wirtschafts- und Finanzkrise und der Klimaschutz. Der amerikanische Präsident wird auch der Dresdner Frauenkirche einen Besuch abstatten, die unter anderem mit US-Spendengeldern wieder aufgebaut wurde und die als wichtiges Symbol für die Versöhnung ehemaliger Gegner gilt. Gestern noch war erwartet worden, dass dieser Programmpunkt gestrichen wird, weil Obama noch US-Soldaten einen Besuch abstatten wird, die im Irak und in Afghanistan verletzt wurden und die in einem amerikanischen Militärhospital im pfälzischen Landshut behandelt werden. Dass Obama auch bei seinem zweiten Besuch als gewählter Präsident um Berlin einen Bogen macht, sorgt in der Hauptstadt für Spekulationen und wird von politischen Beobachtern als Retourkutsche dafür gewertet, dass Angela Merkel ihm im Juli vergangenen Jahres als Präsidentschaftskandidatenkandidat einen Auftritt vor dem Brandenburger Tor verwehrt hatte. Für Diskussionsstoff sorgt auch die Tatsache, dass Vizekanzler und Außenminister Frank-Walter Steinmeier von der SPD an den Gesprächen mit Obama nicht teilnehmen wird. Eine stichhaltige Begründung für Steinmeiers Zurückhaltung konnte ein Sprecher des Außenministeriums gestern nicht geben. Beobachter vermuten dahinter wahlkampftaktische Motive. Denn von den Bildern mit Obama würde vor allem eine profitieren: Angela Merkel.